In der Formulierung, die du gerade verwendet hast, klingt das so, als wäre das hier alles so ein bisschen... Wodka ruft an für die neuen Folgen. Jaguar, du bist doch da. Nimm ab. Hallo und herzlich willkommen zum neunten News-Podcast im Jahr 2017. Heute geht es, wie auch in allen vorigen News-Podcasts, wieder mal um die News des vergangenen Monats. Das war der August 2017 und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Guten Tag. Und zu guter Letzt begrüße ich Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, dann starten wir direkt durch mit ein paar internen Ankündigungen. Wir haben heute noch ein paar brisante Informationen für euch, die ihr sicherlich auch schon gelesen haben dürftet. Aber zunächst mal fangen wir an mit der Animagic 2017. Die war ja am 1. August-Wochenende in Mannheim diesmal, nicht mehr in Bonn. Und wir waren ja sogar alle vier vor Ort. Und wie waren denn eure Eindrücke? Wie hat euch die Animagic 2017 gefallen? Nee, Animagic in Mannheim ja das erste Mal. Muss ich sagen, fand ich sehr gut, also mein Gefühl wahrscheinlich war es auch so, die Halle war größer, es gab mehr Räume und eigentlich alles super. Ich hatte mal wieder am Anfang wieder diese Orientierungsschwierigkeiten, mich da zurechtzufinden, wo war was, aber das kommt ja dann hoffentlich die nächsten Jahre, wenn wir wieder hinfahren. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, es wurden sehr viele tolle Filme gezeigt, unter anderem auch der 21. Conan-Film, den wir natürlich alle mitgenommen haben. Und dann die Musikgruppen waren gut, die Workshops waren gut. Man konnte wieder jede Menge Sachen einkaufen und das hat mir sehr gut gefallen. Auch, dass wir da alle zusammen rumgelaufen sind und mit den ganzen Publishern gesprochen haben, die gesehen haben. Ja, war alles sehr schön, hat mich sehr gefreut, mit euch da 3 Tage zu verbringen und ein kleines Manko gab es dann aber doch noch, und zwar, dass wir leider unsere Getränke nicht mit in die Halle nehmen durften. Und es war wirklich teilweise echt warm in der Halle. Da hätte man sich schon gerne sein eigenes Wasser mitgenommen. So musste man dann eine alternative Notlösung finden. Ich hoffe ja, dass sich das nächstes Jahr bessert, aber mal schauen. Ja, genau. Also ich fand's auch sehr schön, vor allem auch den 21. Conan-Film, der ja nochmal gezeigt wurde mit japanischer Synchro und deutschen Untertiteln. Ich glaube, 3-mal wurde er gezeigt. Wir haben ihn am Sonntag alle zusammen gesehen und der Saal war auch nahezu vollständig besetzt, wenn nicht sogar komplett voll. Und es war wieder eine super Atmosphäre. Nochmal ganz anders fand ich als die Veröffentlichung im Kino, als der hier in verschiedenen deutschen und österreichischen Städten lief, weil man da ja sehr viele Anime-Fans hatte und die wirklich als, richtige Otakus sind und halt dahinterher sind. Anders als so im normalen Kino, das war die Atmosphäre dann doch nochmal anders. Fand ich sehr schön. Und auch insgesamt, die Halle war größer als die in Bonn und hat mir dementsprechend auch sehr gut gefallen. War auch ein bisschen weitläufiger, also ein bisschen größer. Man konnte sich besser verteilen als in Bonn, wo ja doch alles immer durch die gleichen Gänge ging, und hat mir dementsprechend auch sehr gut gefallen. Ja, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Es war auch meine erste Animagic. Und ich muss sagen, mir hat es wirklich gut gefallen, auch mit dem Kongresszentrum. Das war alles sehr modern und hat sich auch gut aufgeteilt. Und auch schön war der Rosengarten vorne, wo sich auch viele Anime-Fans und Cosplayer getroffen haben. Es war auch wirklich schön anzusehen. Ich war erst ein bisschen skeptisch, was den Preis angeht, weil die Karten ja doch recht teuer sind, aber man bekommt auch ordentlich was geboten, auch so in Konzerten und Showgruppen. Das fand ich sehr schön, auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, da habe ich im Prinzip ein wenig hinzuzufügen. Für mich war es eigentlich, es war auch meine erste Animagic, deswegen war es vielleicht ganz günstig, dass es jetzt quasi in einer neuen Location war, dass es auch für die Veteranen der Animagic quasi auch so ein bisschen was Neues war und dass dann nicht so, dass man es dann so ein bisschen zusammen erleben konnte. Das erste Mal in Mannheim quasi. Ein sehr schönes Kongresszentrum übrigens. Detektiv Conan hat Spaß gemacht und dem einen Typen, der beim Rausgehen gesagt hat, dass das Verschwinden des Con-Eduka wesentlich besser war als Film 21. Dem habe ich natürlich in der Menge nicht geantwortet, aber an dieser Stelle, falls du es hörst, nein. Dann waren wir natürlich auch noch, gab's die tolle Ankündigung auf der Animagic, zum ersten Mal Im Peppermint Anime Panel gab es ja da. Und dort haben wir zum ersten Mal Synchronausschnitte gesehen. Von Magic Kaito 1412, frisch aus dem Studio quasi. Ich glaube, was hat er gesagt, wie lange die Synchronarbeiten schon liefen, als die Animagic war? Ich glaube, anderthalb Wochen ungefähr war das, oder? Und genau, anderthalb Wochen. Sollten noch ein paar Tage laufen, also die Synchronarbeiten zu Magic Kaito 1412, dass er bei Peppermint Anime erscheint, genau. Das war natürlich toll, auf dem Panel das erste Mal auch bei Magic Kaito 1412 die altbekannten Konnen-Stimmen zu hören, also Tobias Müller und Klaus-Dieter Klebsch für Inspektor Megore, was ein tolles Erlebnis war. Ja. Und Magic Kaito 1412 kommen wir dann auch gleich zum Anime in Deutschland, zum Themenblock, denn es ist die technischen Details zur Synchronisation sind jetzt inzwischen bekannt geworden. Ja, zunächst darf ich noch ganz kurz einschieben, wir haben noch einen weiteren Conan-Cast veröffentlicht, der soll nicht unterschlagen werden, zur Special Black Edition Part 3. Ja, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr Lust habt, der Themen-Podcast, genau, Nummer 108. Und dann machen wir, wie du schon angekündigt hattest, weiter mit den technischen Details und der Synchronisation von Magic Kaito 1412, was ja beim Peppermint Anime Panel enthüllt wurde. War auch ein sehr schönes Panel, muss ich sagen. Also wir waren bei einem Panel von Anime on Demand, beziehungsweise 10 Jahre legales Streaming in Deutschland. Das war eher so, ja, mau, sage ich mal. Das Peppermint Anime X Akiba Pass Festival oder Akiba Pass Panel, wie auch immer das hieß, irgendwie Peppermint Anime und Akiba Pass, war sehr schön gemacht und man konnte dort auch relativ früh in dem Panel schon die Ausschnitte, hatte Lasse schon gesagt, zu Magic Kaito 1412 sehen mit deutscher Synchronisation. Genau, offiziell auf der Animagic wurde auch bekannt gegeben, wann der Release geplant ist. Es geht ab Oktober los, genauer am 27. Oktober 2017 soll die erste Volume von Magic Kaito 1412 erscheinen. Und es werden insgesamt 4 Volumes sein. Die Serie hat insgesamt 24 Episoden, also werden es jeweils 6 Episoden sein in jeder Volume. Und die 6 Episoden sind auf 2 DVDs, kommen sie daher. Also insgesamt haben wir dann 8 DVDs insgesamt mit allen Magic Kaito 1412 Episoden. Genau, ja, und drauf ist wie immer die deutsche Synchronisation. Und Japanisch ist auch mit dabei mit deutschen Untertiteln, was wir ja von Kasee so nicht kennen bei den... Jedenfalls bei Detective Conan nicht. Genau. Und ja, ab 12 Jahre wurde die FSK beantragt. Genau, das Drehbuch wird glücklicherweise wieder von Kare Lehmann übernommen. Sind wir sehr froh. Ja, sollte definitiv sehr gut werden. Ja, vor allen Dingen auch, weil wir ja die altbekannten Sprecher aus Kaito Kid sozusagen hören. Unter anderem Julien Hageisch und Konrad Bösert als Hakuba. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Genau, ja. Gut, dann machen wir weiter mit einer weiteren interessanten Nachricht, die auch die ganze Detective Conan Gemeinde ein bisschen zum Stutzen brachte. Nämlich hat Kasee ein neues Logo zu Detective Conan bekannt gegeben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne anschauen. Zum Beispiel im Conan Wiki, da müsst ihr einfach mal dann Film 20 eingeben. Da seht ihr ja direkt das neue DVD-Cover sozusagen. Oder ihr seht es halt spätestens am, ich glaube, 27. September, wenn der Film erscheint in Deutschland. Genau, das alte Detective Conan Logo, was auf den ersten 19 Filmen drauf ist und auch auf den ersten 2 bzw. 3 DVD-Boxen, das wird jetzt sozusagen eingestampft und wir bekommen ein neues Detective Conan Logo, das von TMS vorgegeben wird und ab sofort in Deutschland einheitlich verwendet werden muss. Kasee hat da leider keine Option, wurde uns gesagt. Und das wurde auch im Kasee Newsletter nochmal so kommuniziert. Also das Logo ist eine Pflichtvorgabe ab sofort aus Japan und da kann man nichts machen. Das wird ab sofort alle DVDs, Blu-Rays zieren. Ausnahme ist die dritte, ja? Und auch nachträglich, wie gesagt, auf alte Filme, genau. Ältere Filme werden jetzt nachträglich auch mit dem neuen Logo versehen. Ja, also alle Filme 1 bis 19, die jetzt rauskommen dann dementsprechend, ich weiß nicht, ab wann dann umgedruckt wird sozusagen in der Presserei oder wo auch immer das geschieht. Aber die DVD-Boxen, die wir ja haben mit den ersten 102 Folgen, beziehungsweise momentan haben wir erst 2 Boxen, die dritte kommt ja noch, die werden noch das alte Logo haben. Also das ist ein bisschen kurios. Und dann, wenn eine vierte Box kommen sollte, wenn das passieren sollte, dann würde die auch das neue Logo haben. Also es ist ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ob die 3 Boxen, wenn die dann nochmal neu rausgegeben werden, nochmal nachgedruckt werden sozusagen, ob die dann auch das neue Logo bekommen, wäre eigentlich sinnig. Dementsprechend sollte man vielleicht noch ein bisschen warten, bis man sich die Boxen jetzt kauft und auf das neue Logo hoffen, damit man dann, wenn eine vierte Box kommen sollte, wirklich alle mit dem gleichen Logo hat, wenn man da so Sammlerwert drauf legt. Kontinuitätsgründen, ja. Oder man kauft sich halt jetzt die alten Filme gebraucht, dann hat man sicher noch das alte Logo, wenn man sich jetzt noch seine Sammlung, die man schon hat, vervollständigen möchte. Aber genau, wie gesagt, spätestens beim neuen Film jetzt wird es auf jeden Fall das neue Logo geben und kein altes mehr. Schade, schade. Und ein bisschen kurios ist die Entscheidung ja trotzdem, also dass es jetzt auf einmal kommen musste, ja. Ja, wer sich letztes Jahr schon drüber aufgeregt hat über den Zusatz The Movie 19, der ja aus Japan diktiert wurde, der wird sich dieses Jahr wahrscheinlich nochmal doppelt und dreifach umgeguckt haben, was jetzt plötzlich ein neues Logo kommt in Sachen Kontinuität her. Und genauso wie beim Zusatz, ich meine, ich habe das schon mit The Movie nicht verstanden, warum das jetzt für den deutschen Markt auch vorgegeben wird vom japanischen Publisher, von wegen Internationalisierung, weiß ich nicht. Und jetzt das Logo, ja, auch wenn ich verstehe nicht, warum die das machen, aber andererseits muss ich sagen, ich fand das Logo am Anfang richtig schlecht. Das war meine erste Reaktion, ich fand's scheiße. Jetzt mit ein bisschen Abstand und so muss ich sagen, ja, so geil war das Logo jetzt, so toll war das Logo jetzt vorher eigentlich nicht, ne? Also, das war im Prinzip auch nur ein Schriftzug, das war nicht viel mehr als ein Schriftzug. Ja, wir kennen das Logo, das neue Logo jetzt ja schon ein paar Wochen und das alte hat natürlich uns über Jahre begleitet. Ist natürlich klar, dass man das nicht so schnell vergisst und das auch sich eingeprägt hat. Aber das neue Logo finde ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so schlecht. Das A ist zwar ein bisschen komisch beim Conan. Ja, das A. Aber das A ist das Einzige, was mich jetzt noch wirklich stört. Die Farbgebung und die Schriftart. Ja gut, das sind, so oft starre ich nun auch nicht auf das Cover, muss ich ehrlich gesagt zugeben, nee, als das wirklich den Unterschied macht. Nur das A, das Design von dem A ist für mich so ein bisschen, ah, damit komme ich nicht klar, aber sonst der Rest ist ja, ich meine. Ah, das A, ah, das tut so weh, das A. Ja. Ja, aber ja, ansonsten ist es ja ganz okay geworden, finde ich, also mit ein bisschen Abstand. Ja, wie gesagt, man gewöhnt sich an alles und ja, wie gesagt, das A ist auch, man kann auch nicht verstehen, was die damit irgendwie sagen wollten, ob die damit vielleicht irgendwie eine Pistole nachstellen wollten oder keine Ahnung, was das sein soll. Also macht überhaupt keinen Sinn, dass das so komisch aussieht. Also von der Farbgebung her, schätze ich mal, soll es einfach ähnlicher dem japanischen Logo sein, was ja ähnliche Farben hat. Ja. Also man muss ja, der Detektiv Conan-Schriftzug ist ja immerhin nicht sowas, was wirklich ikonisch geworden ist. Ich meine, das japanische Logo zum Beispiel ist ja in Japan ikonisch. Das ist ja auch recht schön, finde ich, mit den drei und dann dem Conan und so. Wenn man das zum Beispiel ändern würde, das würde was verändern, aber der Detektiv Conan, das Detektiv Conan Logo in Anführungszeichen, das war ja eigentlich nicht mal wirklich ein Logo, wenn wir es mal so sehen. Ja, das stimmt. Das war ja einfach nur ein Schriftzug und die Conan-Buchstaben waren so ein bisschen hervorgehoben. Und mit den Farben so, die für sich verlaufen haben. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch damals von Japan vorgegeben wurde oder ob sich das jemand in Deutschland so ausgedacht hat. Wahrscheinlich eher das, dass jetzt hier international das einheitlich wird. Naja, na gut, das müssen wir dann so hinnehmen, ab sofort überall dann zu sehen, mit Ausnahme der DVD-Box halt, ja. Genau, dann haben wir noch eine Meldung zu Amazon Video. Falls ihr da aktiv seid bei Amazon und euch dort die ganzen Filme und so weiter kauft, gibt es jetzt eine gute Meldung, denn die ersten 10 Detektiv Conan Filme sind dort jetzt auch verfügbar bei Amazon Video. Allerdings nicht im Prime-Abo, das heißt, da habt ihr keinen Vorteil, sondern ihr müsst euch die Filme tatsächlich noch kaufen. Jeder kann sich die kaufen für 14,99 € und könnt ihr dann digital, solange wie es Amazon Video gibt, dort anschauen. Insgesamt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, finde ich. Wir haben ja schon ein paar Filme bei Anime On Demand digital, namentlich 1 bis 4 und 16 bis 19, aber zum Beispiel die Filme 5 bis 10 konnten wir noch nirgendwo sehen und haben die jetzt als Digitalpremiere sozusagen erstmalig bei Amazon Video verfügbar. Fehlen tun jetzt nur noch digital 11 bis 15, die noch nirgendwo zu finden sind, aber insgesamt haben wir jetzt ja wieder einen weiteren Anbieter, der Detective Conan Filme zeigt, neben Anime On Demand eben die zweite Option. Und ja, vielleicht fühlt sich ja Anime On Demand dadurch auch angestachelt, mal wieder weiter zu gucken, wo denn die restlichen Filme sind. Die wurden ja auch schon länger angekündigt, seit Mitte 2016. plant Anime On Demand die Filme 5 bis 12 zu bringen, hat das aber immer noch nicht geschafft. Also irgendwas ist da ins Stocken geraten. Naja. Hoffen wir, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und Anime Demand zum Handeln zwingt. Schade finde ich nur, dass es noch keine Leihoption gibt. Das wäre doch, fände ich, noch eine gute Ergänzung, weil der Preis für eine Digitalversion ja doch recht hoch ist. Würde ich mir das noch wünschen, wenn das noch kommen könnte. Genau, ich glaube, bei Anime On Demand kostet ein Film ja zum Kaufen 7,99, wenn ich mich nicht irre. Und hier dann 14,99 ist ja schon ein beträchtlicher Unterschied. Ja, zudem haben die Filme bei Amazon Video auch direkt alle das neue Logo drauf. Also das ist jetzt auch tatsächlich schon dort, hat es Einzug gehalten. Also ist das Logo denn auch in den Filmen an sich drin? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wird sehr interessant. Ich habe noch keinen Film gekauft tatsächlich. Allein dafür wäre es wahrscheinlich auch nicht wert. Aber wäre interessant zu wissen tatsächlich, ja. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich für Kase mit zu vielen Kosten verbunden, dass man das nochmal bei allen Filmen nachträglich ändert. Ja, dann kommen wir zur wahrscheinlich interessantesten Meldung hier im heutigen News-Podcast. Und zwar geht es darum, dass ProSiebenMax angekündigt hat, neue Detective Conan-Folgen zu zeigen. Geplant ist ein möglicher Release im Jahr 2018. Nichts Genaues weiß man nicht. Das wurde dann blöderweise im Internet leider schon vorab geleakt. Und ja, ProSiebenMax ist offenbar daran interessiert, weitere Conan-Folgen zu zeigen. Momentan läuft der Detective Conan noch bei ProSiebenMax mit Doppelfolgen. Und ja, so wie es aussieht, soll es 2018 mit der lang ersehnten, seit über 10 Jahren erhofften 5. Staffel tatsächlich weitergehen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, vor allem nicht so früh. Ich bin wirklich, als diese Meldung herauskam, aus allen Latschen gefallen und war sehr froh, dass es offenbar weitergeht. Ja, aber man sollte, auch das muss ich dazu sagen, das vielleicht noch nicht an die ganz große Glocke hängen, denn ja, final ist da noch nichts, aber die Chancen stehen doch besser denn je. Oder was meint ihr? Glaubt ihr an neue Detective Conan-Folgen? Also das wäre schon ziemlich hart, wenn... Also ich meine, ProSiebenMax hat das ja nicht einfach so irgendwie nebenbei. Das haben sie ja schon offiziell als Antwort auf eine Anfrage gegeben von der Website Japaniac. Das war ja eine Anfrage und das hat deren Pressesprecher bestätigt und eben diese Aussage getroffen, die natürlich noch im Konjunktiv gehalten ist und eigentlich nur eine Willenserklärung ist, dass man sagt, wir möchten das gerne, wo ja man hinterher natürlich immer noch dran schieben kann, haben es aber leider nicht geschafft. Aber ich meine, die Aussage ist so konkret, im Vergleich konkret, ne? Wenn ich das jetzt zurücknehme, dann gibt's eigentlich, also der Backlash wird heftig. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt einfach nur so gesagt wird, obwohl noch nichts sicher ist. Weil ich glaube eigentlich schon, dass sie da sonst einfach weiter schweigen würden oder sagen würden, kein Kommentar oder was sie in den Jahren bisher unkonkret ist, halt immer gesagt haben, ne? Wir kennen ja die Floskeln inzwischen alle. Deswegen vermute ich mal, dass das schon ziemlich sicher ist. Insgesamt. Ja, ist natürlich toll. Auch vor allem für diejenigen, die nur den deutschen Anime konsumieren, wenn es denn solche Fans überhaupt noch gibt, die wirklich nur den Anime gucken und nicht mal den deutschen Manga lesen, das wäre schon... Also für diejenigen wird das wahrscheinlich dann ein Erweckungserlebnis sein. Ja, das definitiv. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt viele, die auch den Manga lesen, wahrscheinlich die allerwenigsten werden auf dem Stand von Episode 333 noch sein, aber wenn neue Detective Conan Folgen laufen, ist natürlich auch... mit viel Werbung zum Beispiel verbunden bei ProSiebenMax. Ich denke mal, die werden das ja groß ankündigen und so weiter und so fort. Und vielleicht sagt sich der eine oder andere, komm, schaue ich doch mal rein, was Neues, gucke ich mir an. Und natürlich können wir dadurch auch neue Fans gewinnen, neue, ja, Fernsehzuschauer, die auf die Serie aufmerksam werden. Also ich sehe da sehr positive Effekte, wenn es denn wirklich so weit kommen sollte, dass wir die neuen Folgen bekommen. Ich denke immer noch, vielleicht holen sie doch die 5555 Daumen-Kelle raus, wie My Pokito damals, aber damit ist nicht zu hoffen. Ja, da, ja. Ja. Ja, also ich stehe dem Ganzen mittlerweile, muss ich sagen, auch eher skeptisch noch gegenüber, weil wir halt leider schon öfter enttäuscht wurden, was das Thema anbelangt. Und ja, wenn man die Aussage sozusagen sich nochmal wiederholt, wurde ja nur gesagt, es sollen neue Detektiv-Conan-Folgen kommen und sollen ist ja halt nun mal... Nicht, es wird, also es soll nur und ja, was soll sein, weil weiß man nicht, ob es dann auch sein wird. Das werden wir erfahren, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass sozusagen der Kampf noch nicht aufgegeben wurde und halt vor allen Dingen auch, sage ich mal, die Zeichen stehen so gut, sage ich mal, wie noch nie, weil wir jetzt sozusagen Pro7 Max und KZ sozusagen, die beiden sind an der Serie wirklich dran, sie strahlen es aus, sie veröffentlichen es auf DVD und ja, KZ und Pro7 Max haben sich sozusagen zusammengeschlossen, die Partnerschaft, die KZ auch immer wollte und von daher, ja, ist sozusagen, ja, die Chance, sag ich mal, schon jetzt erhöht und man merkt ja auch bei Pro7 Max auch gerade, dass sie daran interessiert sind, auch neue Folgen sozusagen zu holen. Das haben wir ja zum Beispiel erfolgreich bei One Piece erlebt, da hat es ja auch funktioniert und deswegen, ja, sozusagen sind die Chancen schon besser, also wir warten gespannt sozusagen drauf und ich würde mich auch riesig freuen, wenn es klappt, wenn wir dann demnächst neue Folgen sozusagen über den Fernseher oder im Online-Angebot dann sehen werden. Also das wäre auf jeden Fall super und vor allen Dingen halt auch, dass es schon 2018 soweit sein soll. Ich meine, das ist nächstes Jahr, also nicht mal mehr zwei ja. Jahre oder drei Jahre Wartezeit, wie man denken könnte. Also ja, man darf gespannt sein und ein wenig Vorfreude schon entwickeln. Aber noch nicht zu viel, aber ein bisschen. Ja, toll, ja, toll. Ja, ich muss sagen, ich bin da auf jeden Fall ein bisschen pessimistischer. Es ist halt, wie Lasse gesagt hatte, eine nette Willenserklärung, von wegen wir hoffen und zeigen zu können und sollten und so. Ja, ich meine, ich hoffe auch im nächsten Jahr neue Conan-Folgen zu sehen, ob wir sie dann tatsächlich präsentiert bekommen oder nicht. Das sind dann halt diese 10 Jahre, über 10 Jahre, die wir hier warten mussten auf neue Folgen, die einen dann halt abstumpfen lassen, pessimistisch werden lassen oder mich zumindest. Und ich mache da noch ein Fragezeichen dran. Ich hatte es, glaube ich, auch im Forum geschrieben. Ich glaube es erst, wenn es tatsächlich über die Bildschirme läuft. Ja, nicht, dass es dann so heißt, wie Philipp gesagt hatte, ja, 5555 Likes fehlen uns noch, sonst können wir es nicht zeigen. Ja, deswegen bin ich da eher skeptisch. Aber ich finde auf jeden Fall diese Meldung sehr, sehr konkret. Dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also vielleicht kommt ja doch noch was und wie auch immer, so ein Funken Hoffnung ist ja dann immer noch da. Ja, ich weiß nicht, ob Pro7 Max im Hinterkopf hat, wie das damals mit My Pokito gelaufen ist, beziehungsweise RTL 2. Da ist ja auch ein riesiger Shitstorm dann ausgebrochen. Damals nannte man das noch nicht Shitstorm, aber heutzutage wäre es einer gewesen. Und es ist ja klar, wenn das jetzt, dass das rausgekommen ist, dass Pro7 Max hofft, neue Folgen zu zeigen, ist ja schon ein klares Indiz. Und wenn jetzt wirklich keine kommen, Lasse hat das schon gesagt, dann fliegt da quasi alles um die Ohren. Denn man weiß ja bei Pro7 Max auch, die sind ja nicht dumm. Die wissen ja genau, dass die Anime-Schiene gut läuft, dass One Piece gut läuft, dass auch Detektiv Conan sehr gut läuft. Und vor allem auch, dass bei Detektiv Conan-Fans, anders als bei den One Piece-Fans, das Verlangen nach neuen Folgen schon seit Jahren besteht. Während die One Piece-Fans ja immer wieder kontinuierlich neues Material bekommen haben, sitzen wir ja schon seit über 10 Jahren da und warten auf die Episode 334, die wir nie bekommen haben bisher. Und von daher sind sich natürlich auch ihrer Verantwortung bewusst, so eine Aussage zu veröffentlichen, auch wenn das jetzt im Affekt wahrscheinlich passiert ist. Genau, also die offizielle Aussage war: Wir hoffen, unseren Zuschauern im nächsten Jahr neue Folgen von Detektiv Conan zeigen zu können. Also. Naja, was man da vielleicht noch anmerken sollte, Kevin hatte wohl auch mal eine Anfrage, hatte zumindest geschrieben, auch eine Anfrage vorher für Japaniac geschrieben und die haben ihm das selber geantwortet, aber er hat dann gesagt, ja, veröffentlichen wir sowas erstmal nicht und deswegen hast du ja auch von einem Leak gesprochen. Es ist dann halt, hat dann halt jemand anders, hat es halt dann gleich an die große Glocke gehängt. So, sonst hätten wir dann diese Informationen wahrscheinlich erstmal ein bisschen unter den Teppich fallen lassen, um zu gucken, um eben nicht die Pferde scheu zu machen, damit es eben nicht zum Shitstorm kommt, wenn denn dann jetzt nichts kommt, weil warum auch immer Lizenzschwierigkeiten sind oder, kann ja jetzt alles Mögliche noch passieren. Ne? Deswegen ist es vorsichtig zu genießen, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt bestätigt, klar, aber ich weiß nicht, ist immer noch mutiges Gefühl. Deswegen haben sie haben ja auch gesagt, wie Philipp gerade schon zitiert hat, wir hoffen und zeigen zu können. Das ist ja doch so ein bisschen Unsicherheit ist da ja zu entnehmen. Also ich würde so jetzt deuten, sie sind auf jeden Fall in Verhandlungen, sie versuchen an die Folgen ranzukommen, aber ja, wie gesagt, sie sind halt noch am Verhandeln und wenn dann Japan oder der Lizenzpartner oder Geber oder wer auch immer da dann auf einmal sagt, ja, wir wollen pro Folge, sag ich mal, was weiß ich, 10.000 Euro haben und was? Das, was weiß ich, wie gesagt, das ist ja nur ein Beispiel, um es zu verdeutlichen. Und dann ProSiebenMax sagt, ja, so viel können wir euch aber nicht geben, so viel Geld haben wir nicht, dann kommt es halt nicht zustande, der Vertrag, ne, weil. Und deswegen, ja, wenn man, weiß man noch nicht, was da so passiert. Genau. Ja, aber ich finde es auch sehr schön zu sehen, dass gerade jetzt, wo auch die neuen One-Piece-Folgen bei ProSiebenMax im Fernsehen laufen, dass man nicht nur dort auf die Schiene neue Folgen setzt, sondern auch bei anderen Serien schaut, wo man neue Folgen veröffentlichen kann. Denn soweit ich weiß, hat bisher ProSiebenMax nur bei, also bei bestehenden Serien, nur bei One-Piece neue Folgen gezeigt. Und Detective Conan wäre jetzt die zweite Serie, die schon woanders gelaufen ist und jetzt übernommen wurde und neue Folgen erhält. Genau, auch hier ein eigener Fall. Und Olli hatte vorhin das noch gesagt mit Kase. Das muss man natürlich ein bisschen differenzieren, denn Kase hat, also klar, Kase veröffentlicht Detective Conan auf DVD, aber es sind ja bisher nur 102 Folgen geplant oder schon teilweise veröffentlicht und eine weitere Veröffentlichung ist ja noch nicht angekündigt. Von daher kann sich ja Kase da nicht an den neuen Folgen sozusagen beteiligen. Das wäre auch viel zu weit in die Zukunft gegriffen. Also denke ich mal, dass ProSiebenMax da doch eher alleine den Vorreiter macht und guckt, die Folgen nach Deutschland zu holen. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch eine extra Lizenz noch für die DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung, die Kase sich dann kaufen müsste. Aber wenn man da schon alles lizenziert, also zumindest die für die TV-Rechte hat und auch die Synchronisation schon vonstatten gegangen ist, dann kann man es ja relativ einfach noch auf DVD und vielleicht Blu-ray veröffentlichen, je nachdem. Also vor allem DVD natürlich und wird dann wahrscheinlich ProSiebenMax ein bisschen was abgeben für die Synchronisation, nachträglich zu sagen, hier komm, ihr habt das synchronisiert, ihr kriegt hier ein bisschen Geld. Werden sie wahrscheinlich jetzt auch bei RTL 2 so machen, weil die ja immer noch die Rechte daran halten, sieht man ja nach jeder Folge immer noch. Ja, also ProSiebenMax, denke ich, wird das in Eigenregie angezettelt haben und versuchen da jetzt an neue Folgen zu kommen, wie auch immer das aussieht. Man muss ja auch gucken, wie das dann mit der Synchronisation aussieht. Bei uns im Forum wird ja auch schon heftig darüber spekuliert. Stichwort natürlich auch klar Tobias Müller als Conan, der häufig schon angezählt wird. Manchmal ist fraglich tatsächlich. Also ja. Ja, hängt dann halt wie gesagt auch zusammen, wie der Kase noch mitspielt. Ne? Aber ich glaube auch, wie du, dass da keine Zusammenarbeit ist. Ich meine, Kase könnte immer noch Minimum 6 DVD-Boxen rausbringen, auch ohne jetzt neue Folgen sich da irgendwie zu beteiligen. Die haben ja noch da genug, also könnten sich ja noch genug Rechte sichern, schon an synchronisierten Folgen. Von daher glaube ich auch eher, das wird dann ProSiebenMax in Eigenregie machen und dann nur halt die TV-Lizenz halt kaufen als TV-Sender. Und ob sich dann Kase dann später nochmal die DVD Veröffentlichungsrechte sichert für den Home-Video-Markt, das muss man dann halt sehen. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, eher nicht daran, an eine Kooperation. Man muss halt sagen, für ProSiebenMax hat sich's halt schon gelohnt. Die Quoten von Detektiv Conan, die sind kontinuierlich stark gestiegen. Am Anfang war es noch sehr durchwachsen und mittlerweile sind sie recht häufig, Detektiv Conan neben One Piece, recht häufig in den Top 5 der besten Serien von ProSiebenMax. Also die werden das natürlich auch im Blick haben und sagen, wie geht's denn jetzt weiter und was machen wir denn ja, nach 3-3-3? Ob eine Wiederholung da bleiben kann auf dem Niveau, ist ja eher fraglich und dann ist natürlich der Blick auf neue Folgen. Ja, das wird sich ja für den Sender sicherlich lohnen. Ja, die Frage ist natürlich auch, ich meine, die 333 Folgen sind zum Beispiel im Oktober, ich glaube Ende Oktober rein rechnerisch fertig gezeigt. Was man dann macht, ist die nächste Frage und wann die neuen Folgen anschließen, ist die andere Frage, denn 2018 ist natürlich lang, man weiß da noch nichts. Ob das jetzt 2-3 Mal wiederholt wird, Detective Conan, und dann erst die neuen Folgen kommen, oder ob man es rausnimmt und dann plötzlich sagt, hoch, hier, wir haben neuen Folgen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke mal, also ich würde vermuten, man wiederholt nochmal komplett 3-3-3 und zeigt danach dann die neuen Folgen. Aber das ist alles nur rein theoretisch tatsächlich. wäre jetzt so von meiner Seite aus die logischste Würde ich aber anders Option. sehen, muss ich sagen, weil was ProSiebenMax bisher so macht, ist ja eher so, dass sie dann sagen, wie bei One Piece, komm, wir steigen jetzt irgendwo in der Mitte ein und sagen, jetzt fangen wir halt beim Alabaster-Arc wieder an oder zeigen jetzt nochmal den. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann sagen, okay, fangen wir halt bei einer 200er-Folge an, 222 und machen erstmal jetzt zwischendrin nochmal eine Pause, ja, dass wir sagen, okay, den Winter pausieren wir nochmal und dann zeigen wir dann halt nochmal was. Und dann stattdessen zeigen sie dann halt vielleicht was war es, Fairy Tail oder was angekündigt wurde auf der Animagic. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, genau. Und ja, dann könnte man sowas dann halt reinzeigen und dann sagen, okay, jetzt geht's aber dann, wenn das fertig ist, zeigen wir jetzt weiter die 222 bis 333 und dann geht's weiter mit neuen Folgen. So, dass man die Fans dann halt nicht auf dem Trockenen sitzen lässt, gibt's halt dann halt kein Conan, vielleicht zeigen sie die Filme. Ich meine, man hat ja genug Möglichkeiten. Und ich finde auch, also man bräuchte eigentlich ja den Übergang von dem stumm zurückgelassenen Beweis, den letzten Folgen, zu den neuen Folgen. Weil einfach nur jetzt sagen, komm, neue Folgen, hier habt ihr 334, das wäre schon ein bisschen, ja, Einstieg, da wird man ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, oder nicht? Also ich fände es schön, wenn man nochmal Itagura-Fall sieht. Das gehört auf jeden Fall zusammen, weil du ja dann allein schon in der Situation, die Situation 333 Ende, das bricht ja quasi mitten in der Folge sozusagen ab, wo sie da auf der Straße stehen und dann auf einmal Akai treffen, der ja, wie man da ja noch nicht weiß, nicht zur schwarzen Organisation gehört, wo man ach, dann nicht? Nee, also, wusstest okay. du? Ich dachte das damals echt noch nicht. Dachte ich, jetzt treffen die da von denen auf der Organisation und der nimmt dem jetzt wieder die Diskette weg oder keine Ahnung, was halt passiert. Wusste man ja damals noch alles nicht. Ja, bei One Piece hat man natürlich auch den Vorteil, dass da halt abgeschlossene Arcs sind. Ja, dass man sagt, okay, die Handlungsstränge sind dann soweit erzählt in dem Arc und dann beginnt halt was Neues. Da kann man das natürlich leichter machen und sagen, okay, was irgendwas kann. Ja, so. Ja, ja gut, naja, aber bei Conan kannst du das eigentlich, wenn du jetzt keinen Organisationsfall oder so nimmst, kannst du das ja eigentlich auch relativ einfach ja, nur, machen. Nur jetzt im jetzigen Fall halt nicht bei den neuen Folgen, weil ja, halt 3-3-4, ne? Ja. Da wird's halt schwierig. Ja, aber ich sag mal, die Arcs bei Conan sind ja ungefähr 2 Folgen lang im Schnitt. Also, ja. Also wenn man das so sieht. Man könnte ja eigentlich rein theoretisch nur 3-3-2 und 3-3-3 nochmal zeigen. Einfach den Itagura-Fall, dann könnte man schon loslegen sozusagen. Also das, wenn man es knallhart machen will. Aber ich finde, die sollte man eigentlich nochmal zeigen. Aber meinetwegen auch nicht, ist mir ganz egal. Hauptsache neue Folgen, also Leute. Ja, ja, vielleicht macht man es ja tatsächlich so, dass man sagt, okay, man startet einen Film-Counter und jede Woche Freitagabend gibt es einen Film, man zeigt 20 Filme und nach den, sind ja 20 Wochen dann rum und dann zeigt man dann neue Folgen oder so, keine Ahnung. Ja, sie können ja auch die Folgen quasi, jetzt laufen sie ja im Doppelpack, vielleicht sagen sie dann auch, wir zeigen nur noch eine Folge pro Tag, dann wird der Zeitraum auch nochmal gestreckt, also. Also davon mal abgesehen, ich denke auf jeden Fall, ich würde mich zu 99% festlegen, dass sie, wenn neue Folgen kommen, nur eine pro Tag bringen. Weil mit 2 neuen Folgen, angenommen sie bringen 60 neue Folgen, ist vielleicht realistisch, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, keine Ahnung, und zeigt 2 Folgen pro Tag, dann ist man ja schon relativ schnell durch. Da hast du nur 2 Monate oder was? Also dann ist man schon fertig mit den neuen Folgen. Ja, das wird wie One Piece laufen. Eine neue Folge am Tag und ja, Fans zufrieden. Ja, es hilft natürlich allen, wenn Detective Conan gezeigt wird, denn da, wenn das im Fernsehen läuft, werden natürlich auch die DVD-Verkäufe erhöht, der Manga-Verkauf verbessert sich, alles Kreislaufwirkung, Teufelskreis sozusagen, im positiven Sinne. Wie nennt man das, Götterkreis? Ja, keine Ahnung. Synergieeffekte. Ah, Synergieeffekte, danke Lasse, ja, perfektes Wort. Genau, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland, also um das noch kurz abzuschließen. Man weiß nicht, wann neue Folgen kommen. Es kommen eventuell neue Folgen. Nichts Genaues weiß man nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden im nächsten News-Podcast, wenn neue Informationen da sind. Sonst natürlich auch zeitnah und immer aktuell auf conannews.org. Ja, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir noch einen neuen Manga-Band, beziehungsweise 2 neue Manga-Bände, die jetzt im nächsten Jahr nach Deutschland kommen sollen. Auf der Animagic konnten wir da auch ein paar genauere Details zu erhaschen. Sag ich mal so. Und zwar soll der Magic Kaito Band 5 in Deutschland erscheinen. Genau, in der Treasured Edition soll der im Frühjahr 2018 hier erscheinen. Nicht in der roten Ausgabe, in der alten, sondern nur in der Treasured Edition, weil von der roten Ausgabe die Lizenzen schon ausgelaufen sind und es keine Möglichkeit mehr gibt, da noch wieder ranzukommen. Also der wird nur in der Treasured Edition, das heißt in der weißen Ausgabe hier in Deutschland erscheinen. angepeilt ist Frühjahr 2018. Und wir hatten ja im letzten News-Podcast auch schon über den Ranmori-Sonderband groß gesprochen. Da ist jetzt auch ein Termin grob bekannt geworden, nämlich soll der Band im Sommer 2018 ungefähr erscheinen. Ich meine, Sommer 2018 ist ja nie so ein Termin, den sie haben. Es gibt ja entweder das Frühjahrsprogramm oder das Herbst- und Winterprogramm. Also ich tippe mal eher auf aufs Herbst-Winterprogramm 2018, 2019. Mal gucken, wie das dann genau wird. Aber das ist jetzt auf jeden Fall angekündigt. Wir haben ein paar Termine dazu. Das ist schon mal nicht schlecht, dass es auch davon eh mal neue Informationen gibt. Genau. Dann springen wir auch direkt über zum Anime in Japan, ohne Kevin zu verabschieden. Denn er ist heute nicht mit dabei. Liebe Grüße an ihn. Spoilerfreie Zone entfällt heute, da wir keine Meldung dazu haben. Und wir machen weiter mit den Episoden 869 und 870. Conan verschwand auf der Klippe und wo er hin ist, das wird uns jetzt Johannes erzählen. Ja, genau. Aber gehen wir mal zunächst zum Beginn, bevor wir auf die Klippe zugehen. Und zwar sehen wir bei dieser Episode, bei der es sich um ein Anime-Original handelt, zunächst einen kleinen Überfall in einer Wohnung. Eine Bande räumt ein Safe aus. Ein Anführer schießt mit einer Armbrust mehrere Menschen nieder, die scheinbar die Einwohner des Hauses. Und einer der Verbrecher von dieser Bande ist eine vierköpfige Bande und einer davon kriegt offensichtlich große Skrupel, als er das sieht und geht erstmal aus dem Haus raus, das schon in Flammen steht, das angesteckt wurde von der Verbrecherbande und wird dabei, als er vor dem Haus steht, von dem Anführer der Bande angeschossen mit der Armbrust und kriegt einen Bolzen in den Arm und Verrat wird nicht nur in der Organisation bestraft, scheinbar auch bei einer normalen Verbrecherbande und bevor jedoch der Boss der Bande den Verräter quasi ausschalten kann, kommen in diesem Moment zwei Polizisten dazwischen. Diese werden unterbrechen dann halt diese Szenerie. Ein Polizist wird auch noch angeschossen mit einer Armbrust und das nutzt der Mann mit der Brille, der angeschossen wurde, der Verräter aus der Verbrecherbande, um zu fliehen. Danach sehen wir Kogoro und Ran, die über die Nachrichten anschauen, über den Vorfall und auf Kogoros Frage, wo denn Conan ist, wird klar, der ist wieder mit Professor Agasa und den Detective Boys campen. Sie sind zu einem großen Haus gefahren, so einer Villa, von einem Bekannten von Professor Agasa, um da ein bisschen zu übernachten, weiß ich nicht, campen und grillen. Und auf dem Weg zum Meer, so ein großer Garten, und da gehen sie dann zum Meer hin, an eine Klippe, und dort finden sie denjenigen aus dem gestrigen Abend mit dem Bolzen im Arm. Sie rufen den Krankenwagen und Conan und Ai vermuten schon, dass es sehr gut möglich sein könnte, dass es sich bei diesemjenigen um jemanden handelt, der mit dieser Verbrecherbande in Verbindung steht. Allerdings liegt der Mann zunächst im Krankenhaus, kann nicht befragt werden. Conan entdeckt jedoch ein Foto am Tatort, beziehungsweise wo derjenige gefunden wurde. Und anhand dieses Fotos, mit diesem Foto in der Hand, geht er in das Krankenhaus. Dort wird er aber unterbrochen. Der Chef der Verbrecherbande hat ihn ausfindig gemacht, seinen Verräter, und versucht ihn im Krankenhaus nochmal zu überfallen. Die Polizei kommt dazu. Es gibt ein großes Drunter und Drüber. Allerdings schafft es der Verräter der Bande zu entkommen. Conan macht sich dann anhand des Fotos auf die Schliche, auf die Spur von dem Mann und findet ihn auch. Die zwei müssen dann mehr oder weniger gemeinsam fliehen vor der Verbrecherbande, die ihn immer noch auf der Ferse ist. Und wie der Titel es schon sagt, sie kommen, steuern auf eine Klippe zu und stehen unter Beschuss. Und ja, wie Conan von der Klippe verschwunden ist und ob Conan das überlebt hat, die viel wichtigere Frage, schaut ihr euch am besten selber an. Und das war soweit die Zusammenfassung der Episode des ersten Teils. Ich muss sagen, für eine Filler-Episode, um zu der Bewertung zu kommen, war das ein recht guter Filler. Also er hat mir definitiv besser gefallen als die letzten mit der Dampflok oder so. War auf jeden Fall qualitativ besser, hat mich ein bisschen geerinnert an Conans verzweifelte Situation in der Dunkelheit. Das war der Fall, der rund um Neujahr ausgestrahlt wurde, auch ein Anime-Original. Da ging es nämlich auch um die Situation, wo Conan stirbt oder vermeintlich stirbt. Und hat mich ein bisschen daran erinnert und an das Verschwinden des Conan Edogawa, weil Ai Haibara mit Conan dann im Verlauf der Episoden zusammenarbeitet und da ist irgendwie nochmal so ein bisschen zusammen ermitteln quasi. Das hat mich dann auch ein bisschen an das Verschwinden des Conan Edogawa erinnert. Und ich muss sagen, ich war zunächst sehr überrascht, als es losging und man so in das Geschehen reingeworfen wird und man direkt sieht, wie irgendwie drei Leute sterben, zwei Leute schwer verletzt werden und das innerhalb der ersten Minute. Das fand ich dann schon sehr, weiß nicht, sehr aufregend. Hab mir das gleich nochmal angeguckt, die Szene, weil ich da so, weiß nicht, geschockt war. Dass ich so, das geht ja aber hier richtig los. Und ich muss auch sagen, so vom Falltechnischen her war das durchaus gut und definitiv einer der besseren Filler in letzter Zeit, muss man so sagen. Und ich würde sagen, auf jeden Fall 3,5 bis 4 Sterne kann man für einen Filler auf jeden Fall vergeben. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich habe die Episoden auch mit Spannung verfolgt, muss ich sagen. Also als die erste Episode vorbei war, war ich sehr überrascht, dass die schon vorbei war, die Episode, weil es wirklich sehr spannend war. Also es drehte sich ja wirklich mehr sozusagen um die Räuberbande, die Zorro genannt wird, und deren Geschehnisse quasi, als jetzt so die Detective Boys und so, das war jetzt alles nicht so gravierend, also war sozusagen wirklich sehr spannend, da mitzufiebern, wie es denn dem Ex-Mitglied der Bande ergeht und ja, ob er sozusagen da von der Bande sozusagen entkommen kann und ob er seine Familie beschützen kann, die ja bedroht wird, und ja, dann auch die Situation da auf der Klippe sozusagen war dann auch sehr spannend, muss man sagen, und man kann sich zwar den Teil dann denken, wie es weitergeht, aber trotzdem ist dann ja immer die Frage, wie ist das Ganze passiert? Und ja, auch im zweiten Teil sozusagen war das sehr interessant und ja, gab sozusagen eine überraschende Wendung. Also nachdem ich die Vorschau der ersten Episode gesehen hatte, wo dann ja auch Ei eine größere Rolle spielt in der zweiten Episode, war ich dann doch sehr überrascht sozusagen, was dann letztendlich in der zweiten Episode passiert ist. Damit hatte ich dann nicht gerechnet. Und ja, wie gesagt, war eine sehr gute Filler-Episode, ein guter Zweiteiler. Würde ich mir auch nochmal anschauen, und ja, von daher empfehle ich euch den einfach mal und schaut ihn euch an, und ich vergebe hier 4 von 5 Berge. Ja, und nochmal zur Ergänzung, auch wenn ich es am Anfang gesagt habe, die Detective Boys sind mit dabei. Also die spielen hier auch für alle, die sie nicht mögen, keine tragende Rolle oder sowas. Die sind hier relativ außen vor gelassen und das hat vielleicht auch zur Qualität der Episode beigetragen und war auch ein Grund mit diesem Ei- und Conan-Setting, was ich sehr mag, dass mir diese Folge so gut gefallen hat. Aber das noch zur Ergänzung. Gut, dann machen wir weiter mit den nächsten Episoden, die im kommenden Monat kommen, beziehungsweise in diesem Monat. Und da hat wie gewohnt Lasse die Übersicht für uns. Genau, es sind mal wieder 5 Folgen diesen Monat, keine Pause und tatsächlich auch kein Remaster, dass wir das nochmal erleben dürfen, ein Monat ohne Remaster. Es geht los mit einem Filler am 2. September, den hatte ich ja beim letzten Mal schon angesprochen, weil der vorher bekannt geworden war, mit dem Nobunaga 450-Fall, mit Kooperation mit der Stadt Gifu, die 450. Jubiläum der Eroberung der Stadt durch Oda Nobunaga feiert. Ein Filler, wo es scheinbar auch um eine Power Rangers-Parodie geht, scheinbar von der Vorschau zumindest her. Dann bekommen wir einen Dreiteiler, nämlich die Umsetzung des Nue-Falls aus dem Manga aus Band 9091 als Dreiteiler, wie für 5 Kapitel übrig, Conan und Heiji und die Legende des Nue. Und am Ende des Monats bekommen wir noch eine weitere Filler-Folge, einen Einteiler, nämlich die Wunderflamme-Vorhersage der Buddha-Statue. Ja, wie vorauszusehen war, jetzt im September der Nue-Fall mit Momiji-Oka praktischerweise recht nah dran am japanischen Blu-ray- und DVD-Start von Film 21. dass wo wir schon vorhin von Synergieeffekten gesprochen haben. War doch geplant. Natürlich war das geplant. Ja. Das Ding ist, wir sind ja jetzt nicht sehr weit entfernt von Band 92 inzwischen. Das geht ja recht schnell, weil wir haben jetzt in Band 91 noch den Kaito-Kid-Fall und den Fall mit Rumi Wakasa. Und dann sind wir ja schon dabei mit dem Fall mit der Umkleidekabine und den Bikinis. Und wer den japanischen Manga kennt, der weiß, dass wir direkt nach diesem Fall einen Strandfall haben. Und Strandfälle in Japan werden eigentlich im Anime immer dann ausgestrahlt, wenn es Sommer ist. Und der Sommer ist jetzt vorbei, so gut wie. Das bedeutet, wenn sie das beibehalten, dass sie Episoden, die an einem Strand spielen, im Sommer zeigen tendenziell, könnten wir uns bald auf eine sehr lange Filler-Welle einstellen, befürchte ich. Ja, kommt ein paar Mario Remaster dazu. Weil wir haben jetzt im Prinzip nur noch zwei Zweiteiler, die vor dieser Strandgeschichte spielen. Und naja, wenn die jetzt irgendwie, einer kommt im Oktober, einer kommt im November und dann quasi 6 Monate Filler. Vielleicht sogar. Meinst du, es gibt wieder so einen harten Break, dass man direkt sagt, nach dem Bikini-Fall, wie zuletzt beim Passwort der Eheregistrierung, dass man sagt, okay, diesen Cliffhanger, den lassen wir jetzt hier mal so stehen und fangen dann woanders an? Das können sie nicht machen. Das meinst du, das bleibt zusammen dann, ja? Nee, es geht ja auch gar nicht, weil in dem Bikini-Fall erinnert er sich ja schon. Ja, da geht's schon los. Das geht ja nahtlos ineinander. Ja, ich kenne den Fall auch, nur ich dachte, es war wie beim Passwort der Eagles-Regel, wie war das denn noch mit Haneda und so und auf einmal wieder. Nee, der Flashback beginnt ja aber auch schon im letzten Kapitel. Sie können alles machen, aber sinnvoll ist es nicht, tatsächlich, ja, das zu unterbrechen. Ja. Also hoffen wir das Beste. Nee, also bei dem Passwort der Eheregistrierung gab es ja den Break, weil zwischen den Kapiteln ein Tag vergangen ist. Aber es vergehen ja genau 0 Sekunden zwischen dem. Genau 0 Sekunden ist nachgemessen. Ja, okay, gut. Tja, mal sehen. Wir haben ja gemerkt am Kindergartenfall, dass sie sehr wohl Episoden mal eben ein bisschen nach hinten schieben können und alle warten darauf, wann denn da endlich mal der Fall kommt, der ja schon vor x Kapiteln im Manga war und man fragt sich, ja, der war doch noch da, oder? Gut, dann machen wir weiter mit dem japanischen Manga. Da haben wir diesmal ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern. Wir haben nicht 800 Kapitel, nicht 900 Kapitel. Nein, wir haben 1000 Kapitel Detective Conan. Und worum es in diesem 1000. Kapitel geht und in ein paar anderen Kapiteln noch, das wird uns jetzt wie gewohnt Lasse erzählen. Genau, wir beginnen in Kapitel 1000 auf der Terrasse des Kiyomizudera-Tempels in Kyoto. Ein recht berühmter Tempel dafür, dass er quasi mit so einer 13 Meter hohen Holzterrasse an einen Berg gebaut wurde, vor langer Zeit schon. Ein sehr berühmtes Touristenziel und deswegen ist auch die Teitan-Oberschule, die dort auf Klassenfahrt hingefahren ist, dabei, diesen Tempel zu besichtigen. Und Sonoko möchte von Ran und beziehungsweise nicht nur von Ran, sondern von den Turteltäubchen ein Foto machen, weswegen sie Ran zurückschubst und wir sehen, sie fällt direkt in Shinichis Arme, der jetzt wieder als Teenager bei seiner Klasse ist und auch schon scheinbar länger da ist. Also wir haben diesmal nicht so eine Szene, wo er auftaucht und alle sind so, oh, Shinichi Kudo, da ist er ja, nee, er ist schon länger unterwegs mit denen. Das ist irgendwann passiert zwischen Kapitel 999 und Kapitel 1000. Und er begibt sich auf Klassenfahrt mit Ran Sonoko, Masumi und Nakamichi, seinem Freund aus dem Fußballclub, den wir ja kennen aus dem Geisterfanatäter in Oberschulen, der später auch im Heidel-Zentralklinikum rumgelaufen ist und konnte den entscheidenden Tipp mit dem Eske gegeben hat. Die sind alle zusammen in einer Gruppe und erkunden jetzt quasi zusammen Kyoto und am Tempel treffen sie dann auch noch auf die Schauspielerin Keiko Kurachi, die eine alte Freundin von Yukiko tatsächlich ist, zufälligerweise, ist auch im selben Alter, und die deswegen Shinichi um einen Gefallen bittet. Er soll nämlich für sie einen Code lösen. Da lockt sie ihn auch so ein bisschen an, indem sie sagt, ja, aber hier, du bist ja mit Klassenfahrt beschäftigt, ich kann ja sonst auch Yusaku fragen, ob er das nicht für mich machen kann. Wo Shinichi natürlich gleich Feuer und Flamme sagt, nee, Moment mal, das kriege ich auch noch selber hin. müssen nicht meinen Vater anrufen. Und um 21 Uhr sollen sie sich treffen, denn sie sind tatsächlich auch im selben Hotel, zufälligerweise. Jedenfalls begeben sich dann eben die Fünfergruppe auf den Weg, machen sie sich durch Kyoto, zusammen mit anderen Schülern, besichtigen Tempel, essen lokale Spezialitäten, machen viele Erinnerungsfotos und besichtigen unter anderem auch den Jugend-In-Tempel, wo es eine blutige Decke gibt, in Anführungszeichen, was von damals von einer Auseinandersetzung ist, dass da an der Decke in dem alten Holz noch blutige Fußabdrücke unter anderem eingeprägt sind. Da hat Gosho Aoyama sehr viel On-Location-Nachforschung betrieben, als er in Kyoto war. Und während des ganzen Ausfluges ist natürlich Shinichi ob der Nähe zu Ran immer recht nervös, weil sie sich natürlich auch im Angesicht von blutigen Fußabdrücken an der Wand ganz, ganz fest an ihm festhält. Ganz fest an ihm festhält, ja genau. Jedenfalls sind wir dann später im Hotel, wo Shinichi, Sonoko, Masumi und Ran, die sind einfach mitgekommen, weil Kiko ist berühmt und das wollten sie sich nicht entgehen lassen, den Code überreicht bekommt und dort treffen sie auch auf die Kumpels von Kiko, die ebenfalls alle berühmt sind, sind alle jeweils eine andere Position in der Filmbranche, also ein Regisseur, Komponist, noch ein Schauspieler und ein Drehbuchschreiber, die waren auch alle zusammen an der Uni und haben gerade auch wieder einen Film vor kurzem gedreht und sie alle wollen, dass Shinichi diesen Code löst, denn er trägt das Zeichen von Dekuri, einem Freund scheinbar von ihnen, der sich vor kurzem umgebracht hat, indem er sich eben von der Terrasse dieses besagten Tempels gestürzt hat. Und deswegen wollen sie, dass Shinichi den Code löst, weil es könnte ja irgendwie der Abschiedsnachricht sein von Dekuri. Allerdings kam Shinichi und Masumi auf den ersten Blick nicht so die Idee. Und als sie durchs Hotel streifen, kriegt Shinichi auch schon eine SMS von Keiko, dass er sofort kommen soll, denn etwas stimmt nicht mit ihrem Freund, dem Drehbuchschreiber, denn er ist tot. Mit einem Stich ins Herz wurde er getötet und in dem Zimmer findet sich an der Decke Blut und blutige Fußspuren wie in dem Jugend-In-Tempel. Das heißt, wir sind hier einem sehr mysteriösen Trick auf der Spur und es ist vielleicht nicht das tausendste Kapitel, was sich Leute erwartet hätten. Es ist sicherlich nicht das tausendste Kapitel, was ich vermutet hätte, weil es keine Auflösung von einem Fall ist, sondern quasi eine Einleitung für einen Fall. Und für einen Fall, der scheinbar größer wird, als wir uns das bisher denken, vielleicht sogar London-Länge, wie es aktuell aussieht. Wir sind noch sehr am Anfang dieses Falls. Deswegen ist das noch schwer zu sagen. Ich fand das tausendste Kapitel sehr, sehr toll. Auch wenn man jetzt vielleicht sagen kann, ja, aber so wirklich viel ist nicht passiert. Ich fand's schön, dass wir kleine Masumi-Shinichi-Moment hatten, wo sie ihn so ein bisschen in die Zange nimmt, weil sie ja weiß, dass er Conan ist. Und Shinichi weiß, dass sie weiß, dass er Conan ist. Und da hatten wir so ein bisschen den Tanz herum. Und allgemein auch, ich fand's schön, dass wir so eine Montage hatten von die Teenager sind einfach mal in Kyoto unterwegs und die sind auf der Klassenfahrt und die machen halt touristisches Zeug. Und dass dafür ein bisschen Platz eingeräumt wurde, fand ich auch schön. Und dann am Ende hatten wir quasi nochmal den Punch mit wirklich halt blutige Fußspuren und eine riesige Blutlache an der Decke ist halt von den Bildern her ein bisschen mehr, als wir in den letzten. Gosho hat das ja ein bisschen zurückgefahren mit der Explizität und mit von so Blutlachen und sowas alles. Der letzte Fall, der ja so wirklich richtig blutig war, war ja der Fall, wo Hirokuro da eingeführt wurde, falls wir uns daran erinnern, in Band 86, 87. Und deswegen fand ich das ein insgesamt sehr stimmiges Kapitel 1000. Was, vielleicht bin ich auch einfach nur super happy, weil Shinichi wieder da ist. Das kann auch sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Da freut man sich, wenn Shinichi nach so langer Zeit mal wieder auftaucht. Und ja, aber es ist auch wirklich toll sozusagen, dass man ihn jetzt quasi wieder sieht in seiner gewohnten Umgebung mit Ran und seinen Klassenkameraden und man einfach mal so das ungenierte Alltagsleben der Schüler sozusagen ja, mal miterlebt, wie das ja sonst eigentlich auch nie der Fall war. Sonst hat man es ja immer nur so ganz kurz quasi erlebt, als Shinichi damals in die Klasse kam und dann ganz kurz wurde da mit Nakamichi, glaube ich, gesprochen oder so, aber dann war auch schon wieder vorbei und ja, diesmal haben wir quasi ein ganzes Kapitel sozusagen nur Freizeit, ohne dann halt am Ende da den Mord und die Ermittlungen. Die fangen ja dann aber auch erst später an. So war das dann halt, ja, einfach mal einfach ein bisschen nett unterhalten werden, dem beim Treiben so zuzusehen, wie sie sich gegenseitig necken und dann auch schön Shinichi und seinen Stolz da mit seinem, ja, nee, sie brauchen meinen Vater nicht anrufen, ich kann das schon. Ja, sehr schön, also ja, muss ich sagen, habe ich aber auch nicht so mitgerechnet, quasi, dass es so ruhig ist, sage ich mal. Also, dass, ja, dass es so entspannt ist. Ich habe irgendwie gedacht, da kommt ein bisschen mehr Action und ja, vielleicht auch die Organisation irgendwie mit rein, aber nee, da kommt jetzt so einfach mal gar nichts so in die Richtung und wir haben dann einen schönen entspannten Ausflug. Ja, gut. Kann man ja mal jeder sehen, wie es möchte. Also ich fand's auch gut und ja, ich freue mich auch schon sehr, wenn dann, ne, in so ein paar Jahren wir das dann auch mal nach Deutschland bekommen. Oh ja, in ein paar Jahren ist gut, wenn der Band kommt jetzt im Dezember in Japan raus, Dezember 2017. Den werden wir wahrscheinlich vor 2019 sehen, wenn Egmont weiterhin das 6-monatige Release-Zyklus beibehält. Ja, Ja. dann, ne, haben wir ja das paar Jahre zusammen. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube schon, dass dieser Fall 1000 quasi so ein bisschen wie London so abgekapselt ist von der restlichen Ja, ich Haupthandlung. glaube, einfach ein schöner Fall für zwischendurch, so an dem sich alle erfreuen können, so ein fröhliches Miteinander, abseits der ganzen anderen Thematiken. Naja, Und für ich muss. zwischendurch, es wird vermutlich große Entwicklungen im Hauptpairing geben der Serie, mit Shinichi dran. Heiji und Kazuha werden noch eine Rolle spielen und Mumiji Oka auch. Das heißt, bei dem Pairing wird es vermutlich vorangehen. Und mit Masumi und der ganzen Sache, das wird auch wesentliche Konsequenzen haben. Also so zum Nebenbei kann man den Fall aber auch nicht ins Ne, Abseits stellen. nebenbei im Sinne der schwarzen Organisation war Ja, bei mir gut, das, gemeint. Denn, ja. also, ich hatte tatsächlich auf einen Fall mit der schwarzen Organisation gehofft und viele andere natürlich auch, weil sie eben diese ganze Information, die Gosho Aoyama vorher preisgibt, nicht mitbekommen haben. Ich habe es auch erst sehr spät erfahren, aber mittlerweile bin ich Ich habe eigentlich es so ganz auf dem Forum zufrieden. gepostet. Ach. Mittlerweile bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es ein, ja, sagen wir mal, normaler Fall ist, so dass man quasi das Jubiläum feiert, aber halt nicht feiert, indem wir FBI, CIA, Sicherheitspolizei, Schwarzorganisation, Conan alles aufeinandertreffen lassen, sondern einfach feiern, indem wir einen ganz normalen Detektiv-Conan-Fall haben, so wie wir ihn zigmal vorher hatten, 200 Mal, keine Ahnung was, und das halt in groß und schön und toll. Also für mich ist es eigentlich ein perfektes Jubiläum. An der Formulierung stört mich so ein bisschen, dass es dann so klingt, als wäre das quasi so ein bisschen ein gewöhnlicher Fall. Aber im Prinzip, ich glaube, was du meinst, ist, dass es halt die Kernstärken von Conan eben als Mystery-Serie in den Vordergrund stellt. Dass es nicht weniger Agenten-Thriller und sowas ist, sondern einfach wie ein guter Agatha Christie-Roman ist, sich auf diese Stärken konzentriert. Und eben, wir haben ja, und viele Kernelemente der Serie. Wir haben ja auch Heiji, später in der Serie. Shinichi und Heiji ermitteln wieder zusammen. Shinichi und Masumi haben ja auch so eine Dynamik. Und das ist einfach ein sehr langer, guter Krimi-Fall wird. Ja, nicht sowas Zum wie, nicht so ein Jubiläum. Verschnitt wie Film 10, wo man einfach alle Charaktere zum Jubiläum mal kurz auftreten lässt, sondern halt irgendwie so, ja, was Besonderes trotzdem im besonderen Stil. Also du sagtest das schon richtig, die Stärke von Detektiv Conan über die ganzen Jahre hinweg ist ja nicht, dass die Haupthandlung mit der schwarzen Organisation viel weiter vorangetrieben wurde, eher das Gegenteil ist der Fall, sondern die Stärke ist ja eigentlich, dass es halt sehr viele tolle kleine Fälle gibt, an die man sich individuell erinnern kann und mit denen, wo jeder seine eigenen Favoriten so hat und genau das macht ja irgendwie Detective Conan aus und das ist jetzt, ja, kommt alles jetzt zusammen. Richtig, und das spielt natürlich auch, was wir vielleicht oftmals ignorieren oder das auch gar nicht wissen, ist zwei Kernaspekte, die man sehen muss. Erstens, in Japan, die romantischen Nebenhandlungen quasi, die Pairings, sind wesentlich beliebter dort. Also die die romantischen Aspekte sind wesentlich mehr gemocht von den Fans in Japan, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Leserschaft von Detective Conan 60% weiblich ist in Japan. Und zweitens, die japanischen Fans fokussieren sich mehr oder auf die individuellen Fälle an sich als die übergreifende Handlung. Das heißt, für die breite Masse der japanischen Fans, es gibt natürlich auch japanische Fans, die mehr wie wir sind, aber in Japan ist die Fanbase natürlich auch größer, für die vor allem erstmal wichtig ist, einen schönen Fall an sich zu haben, grundlegend. Das sind eben auch größtenteils die Leute, für die Conan eben die wöchentliche Serie ist, die dann wissen, ich will da, das ist vielleicht inzwischen so ein bisschen negativ konnotiert, aber eben dieses Tatort-Feeling, was man halt hat. Was es hier in Deutschland ist, dass Leute sagen, Sonntag ist Tatort. Und da versammelt man sich und das findet man, das ist rituell. Und Conan ist halt, da kriegt man jedes Mal einen wie gearteten Krimi-Fall und das ist relativ kompakt meistens. Und da weiß man, was man bekommt und das ist schön. Und so hat sich das für eine breite Zielgruppe eingebürgert. Und dass auf diese beiden Aspekte, die wir hier vielleicht in Deutschland bzw. im Westen unterschätzen, quasi der Fall 1000 so den Fokus wieder drauf legt, ist natürlich insgesamt wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein schlechter Move, um quasi zu diesem Jubiläum, wo natürlich auch die Werbetrommel gerührt wird, in Japan wieder die Fanbase ein bisschen anzuheizen, nicht wahr? Und vor allen Dingen das macht ja Conan im Prinzip auch aus, dass man ab und zu jetzt im Prinzip mal sagen könnte, ach, ich greife jetzt mal zu Band, was weiß ich, Band 48 und lese mir da einfach mal einen netten Krimi-Fall durch. Da hast du drei Kapitel und ja, hast da einen netten Leseabend sozusagen. Wir werden Kapitel 1000 und den gesamten Fall, sobald er in seiner Gänze mal vollständig ist, werden wir auch nochmal separat in einem eigenen Themenpodcast besprechen. Genau, und dann können wir noch genauer darauf eingehen, wie das alles ist. Aktuell sind wir, ich bin jetzt nur auf Kapitel 1000 an sich eingegangen, weil das zweite Kapitel und das dritte hängt gerade so ein bisschen in der Schwebe. Und das ist, wir hatten jetzt auch eine Woche Pause wegen Feiertagen in Japan, deswegen alles dann vielleicht im nächsten News-Podcast oder dann dementsprechend im separaten Themen-Podcast. Genau, ja, da werden wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Das ist ja ein ganz besonderer Moment, wie schon gesagt, deswegen auch heute ein etwas längerer Block hier und vielen Dank für die Vorstellung des Kapitels. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe tatsächlich, dass wir neue Detective Conan-Folgen bekommen, dass Kapitel 1000 und der ganze Fall sehr schön wird. Ich hinterlasse noch die Kontaktmöglichkeiten, wo ihr uns erreicht. Wie gesagt, conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews und bei iTunes sind wir als Conancast zu finden. Da könnt ihr uns kostenlos abonnieren, um keine weitere Ausgabe mehr zu verpassen. Auch den Conancast zu Kapitel 1000 nicht. Ja, ich bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Also dann, tschüss.